ist die Masse. Hallen sind geboren. Und Decker, die sind geboren. Maschinen, Rest und Ordnung. Vielfalt und Empfang. Menschen werden Teile einer neuen. Tieren, Maschinen,